Salvini soll in Warschau seinen polnischen Amtskollegen Brudzinski treffen. Es ist aber auch ein Gespräch mit Jarosław Kaczynski geplant. Der PiS-Parteichef gilt als der eigentliche Strippenzieher der polnischen Politik, obwohl er kein Regierungsamt bekleidet. Kaczynskis PiS und die Lega Salvinis verbindet vor allem die Kritik an den gern sogenannten Brüsseler Eliten und eine nationalorientierte, antiliberale Grundhaltung. Schon bei der Flüchtlingspolitik gibt es aber auch Differenzen. Zwar punkteten beide auf ihre Weise bei manchen Wählern mit phasenweise fremdenfeindlicher Rhetorik und fordern eine härtere Politik gegenüber Flüchtlingen und Migranten. In der Sache aber verlangt Salvini eine Umsetzung der in der EU beschlossenen Umverteilung von Flüchtlingen, die Polen als angedachtes Aufnahmeland aber rundheraus ablehnt, besonders seit die PiS-Partei die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Dennoch spekulieren polnische und italienische Medien, Kaczynski und Salvini ginge es darum, vor der Europawahl im Mai ein grenzüberschreitendes Rechtsbündnis zu schmieden. Offiziell bestätigt wurde dieser Gesprächsgegenstand aber nicht. Eine PiS-Sprecherin äußerte lediglich, es würden Dinge besprochen, die für beide Seiten von höchstem Interesse seien.